1. Für den Musikmeister, ein Psalm von David. 2. Glückliches Dirgenage, der Rücksicht auf die Schwachen nimmt, denn der Herr wird ihm in Zeiten der Not beistehen und in retten. 3. Der Herr wird in behüten und im Leben erhalten, damit im Land siegen erfahrt und nicht der Grausamkeit seiner Feinde ausgeliefert wird. Für Gott wird ihn auf seinem Krankenlager unterstützen und im Warren seiner gesamten Krankheit beistehen, im seinen Zustand zu lindern. 5. ICH fleht den Herrn am Naden und Batin, mich zu heilen, obwohl ICH durch mein Sünden gegen in Verstesen habe. 6. Mein Feinde verbreiten bosartig gerupt über mich und warten ungeduldig darauf, dass ICH sterb und mein Name für immer verschwindet. 7. Wenn mich Jemen besucht, spricht zwar freundlich wort, doch in seinem Hasen sammelte Bosheit, die sofort nach seinem Wegang verbreitet. 8. Al, die mir feindlich gesinnt sind, flüstern heimlich miteinander und schmieden plain, em mir unheil zuzufügen. 9. Sie behaupten, ein todlich plage last auf mir, so dass ich mir von meinem Lager niemals wieder erheben kann. 10. Sogar mein vertrauter Freund, mit dem ich in Frieden lebte und der mein Brotas, hat sich nun gegen mich gewandt. 11. Du aber, Herr, sei mir nädig und verhilf mir wieder zu meiner Kraft, damit ich ihnen erhandeln vergelten kann. 12. Darin, dass mein Feind nicht über mich triumphieren kann, erkenn ich deutlich, dass du wohlgefallen und mirest. 13. Wegen meiner Rechtschaffenheit ist du mich aufrecht gehalten und mir einen bleibenden Platz in deiner Gegenwart gewahrt. 14. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Uigkeit zu Uigkeit. Amen, Amen.